Der Besuch der alten Dame, eine tragische Komödie von Friedrich Dürrenmatt. Die Personen und ihre Darsteller waren Claire Zachanassian, Lina Carstens, Gatte 7 und 8 René Farel, der Butler Hans Leibelt, die beiden Blinden Hans-Hermann Schaufuß und Josef Offenbach, zwei Gangster aus Sing Sing, Walter Hilbring und Albert Rühl, Alfred Ill, Kurt Horwitz, seine Frau Constanze Menz, Bürgermeister Ernst Schlott, Lehrer Peter Lühr, Pfarrer Friedrich Domin, Polizist Fritz Strassner, Arzt Fritz Rasp, Bürger von Güllen Karl Burg und Eduard Leubner Junior, Bürgerinnen Ingeborg Hoffmann und Melanie Horeschowski, die Zugführer Fritz Wilhelm Wallenborn und Leo Badischewski, die Pressemänner Klaus W. Krause und Hans-Joachim Quitschorra, der Radioreporter Otto Arnett. Musik Walter Baumgartner, Regie Walter Ohm.